Hören Sie jetzt in einer Ursendung den Krimi Schwarzblut von Dirk Joschok, den inzwischen achten Fall für Kommissar Magnus und sein Team. Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos einfach raus. Deine Augen ziehen mich aus. Atemlos durch die Nacht. Spür, was Liebe. Wir sind heute in Timo! Was? Jetzt schon? Mach aus! Der hat aber eilig heute. Ach Mann, wenn er das hört! Ja, so ein kulturloser Schund. Oh, Sandra! Ja, Gehst du? Nee, du gehst. Nee. Du? Nee, du. Ich mach Tee. Sei doch mal nicht so schüchtern. Das kannst du auf der Bühne auch nicht sein. Oh, bin ich nicht. Bist du ein bisschen verliebt, ne? Hör auf. Du, Kopftuch auf, ne? Was? Ah ja, danke. Spür, was Liebe mit uns macht. Durch die Nacht spür ich mich. Hi, Kimo, hast du die Noten? Ich hab's ganz gebacken. Sandra? Nein! Schwarzblut. Kriminalhörspiel von Dirk Joschok. Die Tür war offen, angelehnt. Ich habe geklopft, aber... Sie haben keinen Schlüssel für die Wohnung hier. Ich? Nein, ich habe eine eigene Wohnung. Vesaliusstraße. Wo ist das? Pankow, Heinersdorf. Aber Sie sind öfter hier. Ja, immer Montag, Dienstag, Donnerstag um 10. Wir üben hier, weil Ilka das Piano hat. Sie studieren alle drei Musik an der Hans Eisler. Ja. Kimoni, Niklas. Das ist ein afrikanischer Name. Niklas. Sie spielen Geige? Violine. Wer weiß von Ihrem Termin hier? Keine Ahnung, alle, die uns hören, hier. Sie sind dann also in die Wohnung. Ja. Und da hat sie noch gelebt. Sie lag da, im Flur. Ich habe zuerst gedacht, sie hätte wieder einen Schwächeanfall. Wieder? Ilka hatte einen Tumor gehabt. Sie war lange in Behandlung. Sie ist erst seit 2 Monaten wieder aus dem Krankenhaus. War sie noch ansprechbar? Sie hat mich nur angesehen. War sie Muslima? Nein. Ich weiß nicht, wieso spielt das eine Rolle? Das Kopftuch. Ach so, nein, das ist wegen ihrer Haare. Chemotherapie. Ja, sie hatte früher lange blonde Haare. Sie wissen nicht, wo Sandra ist. Sie war nicht hier. Ich habe versucht, sie anzurufen, aber sie hat ihr Handy hier gelassen. Da. Welches von den beiden? Das silberne. Das andere gehört Ilka. Ja. Wie war die Beziehung zwischen Sandra und Ilka? Die Beziehung? Naja, haben die beiden hier nur zusammen gewohnt und Musik gemacht? Oder waren sie Freundinnen? Oder waren sie ein Paar? Ein Paar? Nein. Freundinnen, gute Freundinnen. Cello und Piano. Ja. Und Sie? Ich? Er meint, haben Sie eine außermusikalische Beziehung zu einer von beiden gehabt? Nein. Entschuldigen Sie, Wilhelm. Ja. Wissen Sie, ob Sandra im Besitz eines Elektroschockgerätes ist? Was? Sandra? Wieso? Gegen aufdringliche Verehrer zum Beispiel. Ich weiß nicht. Glauben Sie, dass Sandra... Habt ihr was gefunden? Wir sind noch nicht durch, aber es gibt übereinstimmende Aussagen, was Beobachtungen der Hausbewohner betrifft. Mhm. 3 haben einen Mohr mit Geigenkoffer gesehen, der gegen 10 Uhr über den Hof ins Hinterhaus gegangen ist. Ein was? Ein Mohr, ein Schoko, ein Bimbo. Oh Mann, nein. Er scheint öfters hier zu sein. Man vermutet, dass er was mit den jungen Damen aus dem Erdgeschoss hat. Die werden ja nicht nur Musik gespielt haben, wa? Okay, gibt's auch irgendwas außer Tratsch und Neid? Vielleicht einen objektiven Zeugen. Gegen 10 Uhr muss ein Pflegedienst im Haus gewesen sein. Jedenfalls hat jemand aus dem Vorderhaus einen Transporter in der Einfahrt parken und einen Mann ins Haus gehen sehen. Mitten im Rollstuhl. Möglicherweise hat der was gesehen, was uns weiterhilft. Gut, dann krieg raus, wer das gewesen ist. Okay. Und wir brauchen eine Fahndung nach Sandra Speichert. Hier, das ist ihr Ausweis. 1,65, Augenfarbe grün, passt zu den roten Haaren. Hübsch. Ja, und verschwunden. Was? Wo? Ey, hallo? Hallo, ist da wer? Hallo? Hört mich irgendwer? Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Ist da jemand? Hallo? Aufmachen! Hilfe! Hallo, bitte! Bitte aufmachen! Bitte! Was googelst du? Kimoni. Das ist nigerianisch, steht für großer Mann. Unser Violinist? Interessiert er uns? Ich habe auch früher mal Geige gespielt. Du? Ein Glück, dass wir uns erst danach kennengelernt haben. Du bist Kulturbanause. Glaubst du, Sandra ist mit dem Elektroschocker auf ihre Freundin los? Du glaubst, wer klassische Musik macht, kann nicht morden. Warum sollte sie das tun? Warum ist sie weggelaufen? Vielleicht haben sie sich gestritten um unseren großen Mann. Eifersucht als Tatmotiv. Soll vorkommen. Und dann lässt sie sie da liegen, obwohl sie weiß, dass sie noch geschwächt ist von ihrer überstandenen Krankheit. Panik, als sie sieht, was sie getan hat. Wofür auch spricht, dass sie ihr Handy nicht mitgenommen hat. Ich habe die Adressen. Ingrid und Konrad Krenz. Von Sandra Speichert habe ich nur die Mutter. Sonja, die hat ein Bistro oder sowas. Subkultur am Alex. Gut. Soll ich das übernehmen? Wir machen das zusammen. Die Überprüfung der Handys hat übrigens nichts Besonderes ergeben. Fast nur WhatsApp. Also hauptsächlich Ilka und Sandra. Kaum andere Kontakte. Musikerinnen genügen sich selbst. Wie weit bist du mit den Pflegediensten? Weißt du, wie viel es davon in Berlin gibt? Jede Menge Pflegel. Ja, rein. Hallo. Freddy! Freddy! Hi! Hey. Antonia. Melde mich zurück zum Dienst. Bist du nicht noch krankgeschrieben? Ich bin nicht krank, Wilhelm. Na super, endlich wieder jemand da, der Kaffee macht. Sehr witzig, ja, ne? Schön, dass du wieder da bist. Ja. Ich danke euch. Okay, wir müssen los. Was, jetzt sofort? Ja, jetzt sofort. Wir haben was zu tun. Akuter Fall? Flucht und Totschlag. Kann ich mit? Klar, wir fahren zusammen. Nein. Wir trennen uns. Ich meine, du fährst mit Antonia zu diesem Bistro. Dann kannst du sie gleich briefen. Janne? Wagen holen? Nein, du machst hier weiter. Ich mach das mit Ilkas Eltern allein. Wie geht's Kurt? Wie geht es dir? Genau so geht's ihm. Begeistert, dass ich wieder da bin, ist er jedenfalls nicht. Er war ein bisschen überrascht. Wir alle, freudig. Das sah nicht so aus. Habt ihr miteinander gesprochen seitdem? Es gibt nichts zu besprechen. Bist du sicher? Wilhelm, ich konnte es nicht kriegen. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Aber? Dein Kind... Deine Entscheidung. Ach so, du meinst meine Schuld. Ich glaube nicht, dass Kurt dir irgendwelche Vorwürfe macht. Du kennst ihn doch. Er sucht den Grund eher bei sich. Ja, er ist ein richtig guter Mensch. Ja? Ich weiß auch nicht, wieso er ausgerechnet dich liebt. Haha. Liebst du ihn noch? Was soll dabei rauskommen, wenn wir miteinander reden? Frieden. Wir sind nicht im Krieg. Seelenfrieden. Ja, bitte? Frau Krenz? Ja? Hauptkommissar Kurt Magnus, LKA Berlin. Polizei? Guten Tag, ja. Ich muss Ihnen leider eine traurige Nachricht überbringen. Wie ist das passiert? Das wissen wir noch nicht genau. Und was wissen Sie ungefähr? Ilka ist angegriffen worden in ihrer Wohnung. Vermutlich mit einem Elektroschockgerät. Wir haben Verbrennungsspuren an ihrem Hals gefunden. Hat der Neger was damit zu tun? Was? Der hängt doch dauernd damit rum. Herr Krenz, bitte. Hat er sie vergewaltigt? Konrad. Wir gehen nicht davon aus. Das wissen Sie also auch nicht. Was wissen Sie eigentlich? Wofür zahle ich eigentlich Steuern? Damit Sie dieses ganze Gesindel ins Land lassen? Konrad, bitte. Die bringen unsere Kinder um. Hör auf. Wann unternehmen Sie endlich was? Mach endlich die Musik weg. Zweimal die Maronen, einmal Ingwer Karotte, ein Wasser ohne, zweimal Lemon. Guten Tag. Hallo, ein Tisch für zwei. Frau Speicher? Wir haben heute Maronen-Champignon im Angebot. Wir sind von der Polizei. Sandra? Niemals. Ilka ist ihre beste Freundin. Warum sollte sie das tun? Es gibt einen begründeten Anfangsverdacht. Um den zu erhärten oder auszuräumen, müssen wir mit ihrer Tochter sprechen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sandra ist in Panik aus der Wohnung. Sie hat nichts mitgenommen, nicht ihr Handy, gar nichts. Und ihr Cello? Ist noch da. Sandra würde niemals ohne ihr Cello... Niemals gibt's nicht. Sie hat es nicht getan. Mein Gott, ausgerechnet Ilka. Wir waren alle so froh, dass sie ihre Krankheit überwunden hat. Kennen Sie Chemo? Chemoni, ja. Natürlich, und? Wissen Sie, ob eines der Mädchen mit ihm... Chemo interessiert sich nur für Männer. Er ist schwul? Alte Männer. Bach, Mozart, Brahms. Sie meinen, er interessiert sich nur für seine Musik? Ja. Chemo erschrickt schon, wenn man ihn umarmen will. Und dann geht er zu zwei jungen Frauen in die Wohnung? So viel ich weiß, war das die hervorragende Idee ihres Professors. Sie sollen Erfahrungen im Zusammenspiel sammeln und Ängste abbauen. Ängste? Vor Publikum aufzutreten. Jetzt spielen sie zusammen auf Hochzeiten, manchmal sogar auf der Straße. Also Sie wissen wirklich nicht, wo wir Sandra finden können. Bitte, wir wollen nur mit ihr sprechen. Wenn sie sich bei mir meldet, werde ich ihr das sagen. Dann kann sie selbst entscheiden. Was ist mit ihrem Vater? Könnte sie bei dem? Bei ihrem Vater? Hallo? Ist da jemand? Was soll das? Wieso? Papa? Bist du das? Hallo? Papa, bist du da? Papa! Ich will das nicht hören! Bitte mach das weg! Ich will hier raus! Papa! Snapshot hier. Krankenpflegedienst Sonne. Kommt von der Verkehrsüberwachung. Kreuzung Breite Straße, Mühlenstraße, Pankow. Nicht weit von unserem Tatort. 10.03 Uhr. Kommt hin von der Zeit, oder? Ja. Ich habe schon bei denen angerufen. Die haben bestätigt, dass das ihr Transporter ist. Allerdings haben die keine Patienten in der Wollang. Laut Dispo hatte der eingeteilte Fahrer eine Krankenfahrt von Prinzenstraße, Wedding nach Klinikum, Buch. Wie kommt der Wagen dann in die Einfahrt? Die Tour liegt auf der Strecke. Vielleicht hat er da nur kurz angehalten. Ein Haus weiter ist eine Bäckerei. Vielleicht hat er sich da was geholt. Mit dem Rollstuhl? Ja, komisch. Aber wer weiß, was unser Zeuge wirklich gesehen hat. Der ist 50 plus. So ein alter blinder Hund wie ich. So meinte ich das nicht. Sorry. Hast du schon mit dem Fahrer gesprochen? Nein, sie haben ihn noch nicht erreicht. Aber sie sagen ihm Bescheid, sobald er sich meldet. Mahlzeit. Wo wart ihr denn so lange? Hast du uns vermisst? Habt ihr mit Sandras Mutter gesprochen? Ja, was glaubst du denn? Maronen-Champion für euch. Wie aufmerksam. Was hat sie gesagt? Vielen Dank, Kollegen. Jetzt komm. Sonja Speichert weiß nicht, wo ihre Tochter ist. Und wenn, würde sie es uns nicht sagen. Sie hält es für ausgeschlossen, dass Sandra was mit Ilkas Tod zu tun hat. Typisch Mutti. Soll denn das bitte heißen? Ah, Chantag Freddy ist zurück. Ich war wohl ein bisschen zu lange weg, oder? Habt ihr hier auf Macho umgestellt? Ist das eine neue Kaffeesorte? Eine neue Kaffeesorte? Was ist mit anderen Kontakten? Bei wem könnte Sandra unterkommen? Freunde? Verwandte? Was ist mit ihrem Vater? Negativ. Sie hat keinen Vater? Die Eltern haben sich vor über 10 Jahren getrennt. Seitdem besteht kein Kontakt mehr. Und sonst? Unser Geiger steht auf alte Herren. Was? Ach, Wilhelm. Okay, er ist nicht schwul. Er macht sich bloß nichts aus Frauen. Sondern? Er lebt für seine Musik. Laut Sandras Mutter hat er weder was mit Ilka noch mit Sandra gehabt. Er ist viel zu schüchtern und sensibel. Im Gegensatz zu euch. Wie war's bei dir mit Ilkas Eltern? Verzweiflung, Wut, Verdächtigung. Gegen wen? Den Neger. Wie bitte? Oton, ja. Ilkas Vater. Was? Der Tod seiner Tochter schien ihm weniger Schmerz zu bereiten als die Vorstellung, dass Kimoni etwas mit ihr gehabt haben könnte. Können Sie bitte buchstabieren? Naja, Kummer. Nee, sowas sitzt tiefer. Das ist die Angst des weißen Papas vor dem schwarzen Schwiegersohn. Du kennst dich da aus. Ja, klar. Wie kommt man denn sonst auf sowas? Also bei einem Schmerz. Minderwertigkeitskomplexe. Wie spricht man das? Pitschek. Okay, danke. Ja. Was war das? Was hast du da gerade aufgeschrieben? Den Namen des Fahrers vom Pflegedienst. Er ist eben im Stützpunkt gewesen, hat den Wagen abgestellt und sich krank gemeldet. Wie ist der Name? Arnulf Pitschek mit CZ. Was? Das ist der Name von Sonja Speicherts Ex-Mann, Sandras Vater. War das eigentlich nötig? Was? Freddy so anzupfeifen, wo sie gerade zurück ist endlich. Ja. Magst du keine Suppe? Lass gut sein, ja. Liebst du sie nicht mehr? No God. Weil sie dein Kind nicht zur Welt gebracht hat. Ganz schön egoistisch. Wilhelm, hör auf. Mein Freund, ein guter Freund. Ach, da sind sie ja. Ich habe schon alles vorgepackt hier. Herr Arnulf Pitschek? Wir sind von der Polizei. Magnus, mein Kollege Nogard. Polizei? Wen haben Sie erwartet? Und was wollen Sie? Wir suchen Ihre Tochter. Meine Tochter? Sandra Speichert. Heiße ich Speichert? Es interessiert Sie nicht, was mit Ihrer Tochter ist? Was ist mit ihr? Wir suchen sie in Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt. Tötung? Wissen Sie, wo Sandra ist? Woher soll ich das wissen? Sie hat sich nicht bei Ihnen gemeldet? Nein. Aber Sie sind heute Morgen bei ihr gewesen. Wer sagt das? Oh, Sie haben gegen 10 Uhr heute Morgen mit Ihrem Dienstwagen in der Einfahrt geparkt. Was? Nein, da war Stau. Sie wissen also, dass Ihre Tochter in der Wollangstraße wohnt. Was ist denn überhaupt passiert? Die Mitbewohnerin Ihrer Tochter, Ilka Krenz, ist in der Wohnung angegriffen und tödlich verletzt worden. Ja, kenne ich nicht. Sie war gerade erst von einer Krebserkrankung genesen. Was, Krebs? Mit einem Elektroschocker. Das war bestimmt so ein Flüchtling. Was fehlt Ihnen denn? Sie haben sich doch krank gemeldet. Ach, hat die Krankenkasse Sie geschickt? Oder dürfen was? Wir kurz reinkommen? Warum? Sandra ist nicht bei Ihnen? Was, bei mir? Ach so. Bitte, bitte. Kommen Sie rein, ich habe nichts zu verbergen. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Hier, Bad, Wohnzimmer, Schlafzimmer und keine Tochter. Sehr aufgeräumt bei Ihnen. Was man von unserem Land nicht behaupten kann. Gefällt es Ihnen in Deutschland nicht? Zu viele, die hier nicht hingehören. Aber das lässt sich ja ändern. Wollen Sie auswandern? Man kann Probleme auch anders lösen. Ach, wie denn? Mit Elektroschocker? War's das? Was ist da drin? Na, wonach sieht's denn aus? Ja, was gibt's? Seid ihr bei ihm? Ja. Und Sandra? Sieht nicht so aus. Und bei euch? Janne sieht sich gerade den Transporter an, aber erstmal gibt's ja keine... Deswegen rufst du an? Hast du ein Problem damit, dass ich zurück bin? Gib der KTU Bescheid, sie sollen den Transporter auseinandernehmen. Gott, ich bin ein Idiot. Scheiße. Wollen Sie auch noch den Kühlschrank sehen? Oh, lassen Sie mich raten. Bier und Blutwurst. So, genug gesehen. Ihre Ex-Frau kocht übrigens sehr gut. Meine... Überhaupt sehr nett, sehr attraktiv, sehr selbstständig. Woher? Hat ihr der nationale Eintopf nicht gereinigt? Was? Hat sie sie deshalb verlassen? Sagen Sie mal, was wollte soll sie ihrer Tochter etwas Nahrhafteres bieten? Kultur statt krauses Gedankengut. Ich habe meiner Tochter Kultur vermittelt. Deutsche Kultur. Leitkultur. Mit D. Was? Glauben Sie nicht, dass mit dieser sogenannten deutschen Kultur schon genug Unheil angerichtet worden ist? So, Sie sollten jetzt besser gehen. Sie haben es nicht so mit Demokratie, oder? Gehen Sie. Mit Kritik und freier Meinung gibt nur eine, oder? Ihre. Sie sollen. Hätten Sie es lieber wie in Russland oder der Türkei? Ein Volk, ein Führer, Schnauze halten. Wer nicht für mich ist, ist Feind. Halten Sie. So, das reicht jetzt. Was ist da drin? In der Kammer? Verschwinden Sie! Ich denke, Sie haben nichts zu verbergen. Hauen Sie ab! Umzugskartons? Raus jetzt. Wonach riecht das hier? Das riecht nach Kadaver. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Mailbox von Antonia Friedrich. Nach dem Ton können Sie mir eine Nachricht hinterlassen. Wilhelm? Was ist passiert? Aus dem Weg. Wo ist mein Kollege? Zurück? Jack! Ihr kriegt mich nicht. Das Ding weg! Ihr kriegt mich nicht! Und Sandra auch nicht! Sie ist meine Tochter! Wilhelm? Wilhelm! Wilhelm? So, Ihr Blutdruck ist stabil. Unkraut vergeht nicht. So, Sie sollten sich den Rest des Tages aber frei nehmen. Sagen Sie das dem da. Er muss sich ausruhen. Ich hab's vernommen. Okay. Danke. Immer bereit. Und wie fühlst du dich? Elektrisch aufgeladen. Ich lass dich nach Hause fahren. Willst du mich loswerden oder was? Unbedingt, aber nicht so. Was ist passiert? Ich habe ihn ein bisschen provoziert. Ein bisschen? Naja, war nicht besonders schwer. Na, immerhin haben wir jetzt die Bestätigung, dass er seine Tochter entführt hat. Meinst du das hier? Hast du es gefunden? Ja. Sie ist schon eine Weile tot. Ja, oh, riecht man. Und du, bist du okay? Wieso? Sehe ich wie die Katze aus? Er hat sie erstochen. Was? Ein Stich ins Herz. Da habe ich ja noch Glück gehabt. Die Fahndung läuft. Gut. Alles klar? Bis auf dein Grinsen. Wieso macht er das? Er tötet seine Katze und die Freundin seiner Tochter. Was wohl eher nicht geplant war. Aber billigend in Kauf genommen. Entführt seine Tochter. Warum? Der hat eine Macke. Der braucht kein Motiv. Doch, der braucht eins. Für sich selber. Eine Motivation. Hallo? Jemand zu Hause? Rakete. Das ist mein Name. Ralf Keterer. Entrümpelung. Gut, wa? Und Sie sollen die ganze Wohnung auflösen? Alles. Was ich neu brauchen kann, kann ich verkaufen, Rest entsorgen. Und wann hat er Sie damit beauftragt? Wann war denn das? Schon eine Weile her. Ich sag mal, nur 8 Wochen? Und für heute? Auf heute. 15 Uhr. Deswegen war er hier. Was machen wir denn nun? Tut mir leid, das hier ist erstmal alles beschlagnahmt. Na sauber. Prinzenrolle? Ich brauche keine Kekse. Ich will hier raus! Das sind deine Lieblingskekse. Papa, bist du das? Kennst du meine Stimme jetzt nicht mehr? Papa! Prinzenrolle. Prinzenrolle für die Prinzessin. Warum tust du das? Du konntest nie genug von denen kriegen. Wieso sperrst du mich denn hier ein? Du, wir haben uns so lange nicht gesehen, was? Wir beiden. Deswegen. Papa? Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Was? Was redest du denn? Ich muss dich beschützen. Beschützen? Ja. Mann, ich bin keine 10 mehr! Trink was. Trink was, du musst trinken. Das ist gutes Wasser, keimfrei, zum Entgiften. Zum Entgiften. Sie glauben, er hat sie entführt? Wir gehen davon aus. Aber warum? Wieso sollte er Sandra entführen? Und Ilka? Ich hatte gehofft, Sie könnten uns da weiterbringen. Nein. Wir haben seit Jahren keinen Kontakt mehr. Und Sandra auch nicht. Sandra wollte das nicht. Weswegen? Angst. Sandra hatte Angst vor ihrem Vater? Seine Angst hat uns Angst gemacht. Arnulf hat sich ständig bedroht gefühlt. Seine Heimat, seine Arbeit, sich, uns. Er hat überall nur Gefahren gesehen. Am Anfang habe ich das noch als Sorge um uns missverstanden. Er war unser Beschützer. Dabei war es nur Kontrolle. Er hat Sandra in Angst und Schrecken versetzt. Beim Schwimmen kannst du ertrinken, auf dem Schulweg kannst du überfahren werden. Da draußen sind Fremde, die dich verschleppen wollen. Sie hat sich kaum noch aus dem Haus getraut. Ich habe versucht, mit Arnulf zu reden, aber es wurde immer schlimmer. Kindern muss man Mut machen für das Leben, oder? Er wollte nicht reden? Die alte Geschichte vom Geisterfahrer. Er war immer überzeugt, dass er alles richtig macht und alle anderen in die falsche Richtung fahren. Und dann haben sie sich scheiden lassen. Arnulf hatte kein Vertrauen. Nicht mal zu den Menschen, die ihn geliebt haben. Wahrscheinlich nicht mal zu sich selbst, ich weiß nicht. Er ist ohne Vater aufgewachsen. Vielleicht kam das daher, seine Angst. Verlustangst. Er war dabei, seine Wohnung aufzulösen. Wissen Sie, ob er irgendeine andere Bleibe hat? Eine andere Wohnung? Nein, wie ich schon sagte. Entschuldigung. Natürlich. Ja, Wilhelm? Ich habe was, was du wissen solltest. Du solltest dich doch ausruhen. Tu ich. Ich lehne mich im Beifahrersitz zurück und telefoniere ein bisschen herum. Und? Laut Staatsschutz hat es in den letzten beiden Monaten 4 Angriffe auf Kopftuchträgerinnen gegeben. Was? Alle mit Elektroschocker. Sowas ist kein Zufall, oder? Gibt's irgendwelche Hinweise auf den Täter? Beschreibungen? Vermummter mittelalter Mann, circa 1,80. Haben die irgendwas über P-Check im Computer? Ist der schon mal aufgefallen? Nein. Der gehört wohl zu den vielen Harmlosen, die sich gerade entpuppen. Haben Janne und Freddy sich bei dir gemeldet? Noch nicht. Gut, dann bin ich gleich bei dir. Ach, wie beruhigend. Ach nee. Was? Ihr bekommt Besuch. Kimo? Hallo. Hallo. Musst du nicht zur Uni? Ich wollte nur fragen, ob es etwas Neues gibt. Von Sandra. Wir suchen sie. Und Ilkas Eltern? Ich war bei ihnen. Sie sind bestimmt sehr traurig. Ja. Ich habe überlegt, ob ich nicht zu Ihnen fahre. Vielleicht später. Sie müssen erst mal zu sich kommen. Ja. Hast du heute schon was gegessen? Ich kann nicht. Aber du musst essen, Kimo. Geh in die Küche, hol dir was. Maronensuppe ist sehr gut. Haben Sie probiert? Ja, ausgezeichnet. Danke. Lass deine Geige hier. Violine. Ich weiß nicht. Na, nun geh schon. Wir passen schon drauf auf. Der geborene Schwiegersohn. Finden Sie nicht? Ich habe leider keine Tochter zu vergeben. Finden Sie meine. Bitte. Hast du was gefunden? Invasion aus Afrika. Was ist das? Kompakt, Magazin für Souveränität. Jede Menge von dem Zeug. Kalifat Berlin, fremd im eigenen Land, wie wir unsere Heimat verlieren. Das ist wohl eher was für Verschwörungsfans. Asyl, das Chaos, wie der Bürgerkrieg zu uns kommt. Mein Gott, wer zieht sich sowas rein? Du stehst wohl mehr auf Lügenpresse, oder was? Klar, die Erde ist eine Scheibe. Was hast du? Dauerwarn. Was? Rechnung. Fertiggericht Dose, Bratkartoffeln mit Ei und Speck, 30 Dosen. Original Bundeswehr Hartkekse, Panzerplatte, 60 Packungen. Bayerische Weißwürste, 30 Dosen? Hat der Angst, dass der verhungert? Was denn EPA? Einmannpackung. Kennst du nicht? Nee. Army Tagesration für Einsätze ohne Nachschub. Na, warst du bei der Bundeswehr? Nee, technisches Hilfswerk, da haben wir sowas auch gekriegt. 200 mal Notfalltrinkwasser. Garantiert geschmacksfrei. Das ist doch seltsam, oder? Was meinst du? Ja, wo ist das alles? Das sind Rechnungen von diesem Jahr. Das kann er doch unmöglich schon alles vertilgt haben. Ja, Kurt? Habt ihr irgendwas gefunden? Jede Menge Verschwörungsliteratur und Einkaufslisten. Was? Warte mal, ich geb dir Freddy. Ja? Was für Listen? Pischek hat Unmengen von Nahrungsmitteln gekauft. Die Frage ist nur, wo das ganze Zeug geblieben ist. Hier in der Wohnung ist es jedenfalls nicht. Keine Hinweise auf eine Garage, Datsche oder sowas? Dann hätten wir dich informiert, oder? Seine Frau weiß auch nichts? Ex. Ja, meine ich auch. Nein. Hat er keine Freunde oder so? Wer Angst hat, der hat nur Feinde. Was? Sucht weiter. Und ihr habt... Ja, klar, Chef. Hey, Kollege, nicht so heftig. Das Handy kann nichts dafür. Wofür? Seid ihr eigentlich noch zusammen, du und Kurt? Ich hätte mich übrigens genauso entschieden. Bei was? Ein Kind braucht klare Verhältnisse. Glaubst du, dass du das beurteilen kannst? Na klar, war ja selbst mal eins. Hast du heute Abend schon was vor? Wie bitte? Oder musst du erst den Chef fragen? Ja. Janne, wir konzentrieren uns mal schön auf die Arbeit, ja? Du klingst ja schon genauso wie er. Von mir? Du hast es oft gespielt, weißt du das noch? Das ist ewig her. Und hast du mich vermisst? Was? Du bist doch mein Stern. Und deshalb sperrst du mich hier ein? Oh. aufgehoben. Das ist meine alte Flöte. Ich habe sie dir gekauft. Ja. Ja. Spielst du für mich? Du würdest mir eine große Freude machen. Ich spiele für dich. Wenn du die Tür aufschließt und zu mir reinkommst. Ja? Papa? Was glauben Sie, was er mit Sandra macht? Wir kennen sein Motiv nicht. Ist es wegen mir? Wegen Ihnen? Sandra hat mir mal erzählt, dass ihr Vater keine Fremden mag. Er hat ihr verboten, mit ihrer türkischen Freundin zu spielen, als sie noch ganz klein war. Sie glauben, er hat Sandra entführt, weil er den Kontakt zu Ihnen unterbinden wollte? Ich weiß es nicht. Ist das nicht ein bisschen einfach? Einfach? Na, zu einfach gedacht. Was haben Sie gedacht, als Sie mich zum ersten Mal gesehen haben? Was? Ein junger Mann mit einer Violine. Nein, ein Schwarzer spielt bestenfalls Geige. Einfache, fröhliche Stücke, wie der Schwarze mal so ist. Der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp. So habe ich das nicht gemeint. Komm, seien Sie ehrlich, ich vertrag das. Ich bin das gewohnt. Die Blicke, die Furcht, das Unbehagen, die Verachtung. Was war Ihr erster Gedanke? Also ich habe mich unterm Weihnachtsbaum stehen sehen, Mozart spielend. Sie spielen Violine? Geige. Nein, nicht wirklich. Ich habe damit angefangen, weil meine Eltern fanden, ein Instrument zu spielen wäre gut für mich. Klassisch, gut bürgerliche Bildung, aber ich habe es nie richtig gemocht, die Geige. Ich hätte viel lieber Saxophon gespielt. Saxophon ist was für Schwarze. Finden Sie? Ich habe Vorurteile, wissen Sie? Sie können mich da vorne rauslassen. Da geht's aber nicht zur Uni. Ja, ich kann das jetzt nicht. Ich muss irgendwas tun. Spielen? Ja. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie Sandra... Wir haben Ihre Telefonnummer. Danke. Kluger Junge. Ja. Und? Was hast du gedacht, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast? Mea culpa. Schön. Johann Sebastian Bach, Chaconne, Partita Nummer 2, Bach-Werke-Verzeichnis 1004. Mhm. Du spielst sehr schön. Naja, Blockflöte. Du solltest es mal hören, wenn Kimo es auf seiner Violine spielt. Kimo? Der spielt richtig gut. Ist das dieses Schwarzblut? Was? Wieso gibst du dich mit solchen Leuten ab? Solchen das sind keine Deutschen. Was redest du? Natürlich ist er Deutscher. Er ist Berliner. Er ist hier geboren. Spielst du noch was für mich? Was denn? Na hier, das, warte mal. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, dam, dam, dam. Es gibt einen, der zu dir der hält. Dam, dam, dam, dam. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Ich hab dich sehr geliebt. Ja. Ja, ich weiß. Es ist schön, dich zu sehen. Es ist so lange her. Du, deine Mutter wollte ja nicht. Ja, ich weiß. Ja. Ja, ja. Sie ist manchmal komisch. Ja. Sie versteht nichts von Musik. Was ist das hier? Was? Ach so, das hier? Ja. Die Arche Noah. Kommt eine Flut? Sie ist schon da. Was? Mach dir keine Sorgen, dir wird nichts passieren. Was soll mir denn passieren? Hier kannst du spielen. Spielen? Üben. Ohne mein Cello? Ich kann es holen. Wir können es zusammen holen. Hm? Ilka kennt dich nicht, sie wird es dir nicht geben. Ilka? Meine Mitbewohnerin. Sie spielt Klavier. Die Muslima. Wie kommst du da drauf? Nein. Ihre Eltern sind streng katholisch. Und sie auch ein bisschen. Aber sie ist eine echte Freundin. Hast du sie nicht gesehen, als du mich... Nein. Ich werde sie dir vorstellen. Nein. Sie wird dir gefallen. Wir können dir gemeinsam etwas vorspielen. Nein. Zusammen mit Kino. Nein! Aber wir wollen doch mein Cello holen. Sie ist tot. Was? Was ist mit Ilka? Papa? Der Afrikaner hat sie umgebracht. Nein. Sie bringen uns alle um. Was redest du? Kimo würde niemals jemanden umbringen. Was ist mit Ilka? Was hast du Ein getan? Schwarzer kann kein Deutscher sein! Papa! Das sind Wege! Er ist ein besserer Deutscher, als du es jemals sein wirst! Er hat dich verführt! Hast du Ilka umgebracht? Er hat dich verführt! Was? Willst du etwa schwarze Babys? Du bist doch völlig verrückt. Hab dich gerettet! Du bist völlig verrückt! Ach, spiel jetzt! Verdammt nochmal, spiel! Du spielst jetzt für mich! Du hast mir nichts mehr zu befehlen! Spiel! Du hast mir nichts zu befehlen! Du hast mich lang genug gequält! Ich bin kein kleines Mädchen mehr. So, du spielst jetzt. Hast du damit? Spiel! Willst du mich auch umbringen, ja? Deine eigene Tochter? Du machst mir keine Angst mehr. Nie mehr. Der hat zentnerweise Baumaterial gekauft. Zement, Dämmstoffe, hier eine Stahltür. Über die letzten beiden Jahre verteilt, als hätte er sich irgendwo ein Haus gebaut. Heimlich, damit es niemand mitbekommt. Dann muss er ein Grundstück haben oder sowas. Ja, aber wo? Wilhelm hat doch nichts gefunden. Keine Eintragung in irgendeinem Register, nichts. Vielleicht drüben in Polen. Als Volksdeutscher. Naja, Piszek klingt nicht gerade urgermanisch. Nee. Ob er das weiß? Hey. Was? Fotos. Lass mal sehen. Was soll das denn? Ein lauter Vogelscheuchen. Hey. Ironisch. Ja, ja. Sag bloß, du trägst heimlich Kopftuch. Wieso hat er die fotografiert? Sieht fast so aus, als hätte er die observiert. Warte mal, ist das nicht die aus der Wohnung? Ilka Krenz, ja, stimmt. Das steht sogar drauf. Von den anderen auch? Ja, mit Adresse sogar. Ruf Kurt an. Nur wenn du morgen Abend mit mir... Ach, ja, ne. Freddy. Dein Handy. Na, ich fahre, oder? Magnus. Kurt? Habt ihr was gefunden? Ja, Fotos. Was für Fotos? Piszek scheint eine Vorliebe für Frauen mit Kopftüchern zu haben. Warte mal, ich stell dich laut. Okay. Er hat dutzende Fotos von Frauen mit Kopftüchern gemacht. Was? Es sieht fast so aus, als hätte er sie verfolgt. Auf der Rückseite hat er ihren Namen und Adressen notiert. Die Überfälle auf die Kopftuchträgerin. Ilka Krenz ist übrigens auch dabei. Was? Sag mal ein paar Namen. Kübra Dagalu, Begün Bajak. Bajak? Das ist eine von denen, die überfallen wurden. Okay, gut, danke. Bringt uns das weiter? Wir müssen Piszek finden. Freddy, ja? Meldet euch, wenn ihr was Neues habt. Warte mal kurz. Was denn noch? Hier sind auch Fotos von Kimoni. Was? Scheiße. Was? Piszek hat ein Kreuz hinter seinen Namen gemalt. Sofort! Was wollen Sie denn? Du hast hier nichts zu suchen. Ich habe eine Genehmigung, ich darf hier spielen. Ach, ja? Hier, ich habe dafür bezahlt. Mhm. Meine Genehmigung hast du nicht. Hey, was soll denn das? Wer sind Sie überhaupt? Sind Sie von der BVG? Zeigen Sie mir erstmal Ihren Ausweis. Ja, du kommst jetzt mit. Hey, lassen Sie mich los! Bist du auch noch frech? Ich will Ihren Ausweis sehen. Ach, du willst meinen Ausweis sehen, gerne. Hier hast du meinen Ausweis. Was soll denn das? Ich spiele nämlich auch ein Instrument. Gehen Sie weg damit. Ich habe eine Botschaft von Sandra für dich. Was? Sie will dich niemals wiedersehen. Wer sind, niemals. Wer sind Sie? Sind Sie Ihr Vater? Ich bin Ihr Beschützer. Wo ist Sandra? Was haben Sie mit ihr gemacht? Du hast sie verdorben, du. Was? Du Dreckschwein, du schwarzer Teufel. Du hast sie mir weggenommen. Nein. Hilfe! Glaubst du, irgendjemand wird dir helfen? Los, runter da. Niemand wird dir helfen. Die hier sind alle froh, wenn sie dich los sind. Einer weniger. Los, geh! Lassen Sie mich bitte. Geh da runter, zur Kante. Nicht. Geh! Hinschick! Polizei! Die Waffe weg! Springen! Nein. Den Schocker fallen lassen oder ich schieße. Er hat meine Tochter verführt. Wo ist Sandra? Hinschick! Schocker runter! Kommen Sie zu mir! Sie nicht. Stehen bleiben! Ich bin nein! Ach, du rauchst? Kurz vor 10 ist Piszek bei seiner Tochter. 10:03 Uhr. Taucht seinen Transporter hier auf. Pankow. Um kurz nach 1 bringt er ihn zurück zur Pflegesonne Wedding. 3 Stunden. Sein Diensthandy hat er zum letzten Mal im Bereich von dieser Funkwabe hier benutzt. Um 10.22 Uhr. Irgendwo hier muss es sein. Da ist Buch, Blankenburg, Karo. Er kann sie überall hingebracht haben. Im Radius von 1,5 Stunden. Hin? Und zurück. Irgendjemand muss der Wagen doch aufgefallen sein. Die Meldung an die Presse ist raus. Wenn sie überhaupt noch lebt. Schmerzmittel. Metamizol, das Medikament auf dem Rezept, das wir bei Piszek gefunden haben, wird bei starken, akuten und chronischen Schmerzen verabreicht. Wer hat das Rezept ausgestellt? Onkologische Praxis Dr. M. Standler Müllerstraße. Onkologisch? Krebs. Ich weiß, was das heißt. Aber was bedeutet das? War Piszek krank? Hatte er Krebs? Hast du es bei dem Arzt versucht? Da ist doch niemand mehr. Privat. Hilft uns das bei der Suche nach Sandra weiter? Janne! Okay. Freddy? Ja, Magnus? Sonja speichert. Ja. Kimo ist bei mir. Gut. Er hat... Stimmt es? Arnulf hat sich... Ja. Und Sandra? Wissen Sie, ob Piszek irgendwo im Norden von Berlin Kontakte hatte? Im Norden? Nordosten. Er hatte eine Tante im Osten. Eine Großtante oder sowas. Die haben wir mal besucht, als Sandra noch klein war. Das könnte da gewesen sein. Wo genau? Ich glaube, irgendwas Französisches. Ein französischer Straßenname? Ich weiß nicht. Cité Forsch, Reinickendorf. Nein, das ist ja hinterm Kutschi, das kenne ich. Es war weiter draußen, sehr ruhig und grün. Französisch Buchholz. Buchholz, ja. Das könnte sein. 13127. Können Sie sich an den Namen der Tante erinnern? Das ist so ewig her. Und Straßennamen? Nein, ich... Haben Sie irgendwelche Aufzeichnungen darüber? Fotos oder Tagebucheintragungen? Das, ich sehe nach. Ja, gut. Baumaschinenverleih. Paradiesapfelweg, wo ist denn das? Ja, Freddy? Ich hab hier was. Piszek hat sich einen Betonmischer ausgeliehen, letztes Jahr im Oktober. Also er hat eine Menge Baumaterial gekauft. Hier gibt's jede Menge Rechnungen. Aber die Sachen hat er sich anscheinend meist selbst abgeholt, beziehungsweise sich zu seiner Wohnung hier liefern lassen. Den Betonmischer allerdings nicht, wahrscheinlich war der zu groß. Und wohin hat er den liefern lassen? Paradiesapfelweg 109. Wo ist denn das? Hast du eine Postleitzahl? 13127. Das ist es! Das ist französisch Buchholz! Musik. Da ist sie. Mein Gott. Sandra! Sandra! Sandra! Wie ist sie? Sie hat Puls. Sie lebt. Sanitäter! Sandra! Zug. Danke. Wie geht's dir? Und dir? Ich freue mich, dass du zurück bist. Dienstlich. Höchstpersönlich. Sicher. Das war schon der zweite. Oh, ja, stimmt. Ja, ganz sicher. Ich freue mich auch. Kann ich... Darf ich... Soll ich dich nach Hause fahren? Ich fahre mit Janne. Janne? Ja, liegt auf dem Weg. Ja. Ja, dann... Bis morgen. Heute. Freddy ist schon weg? Mit Janne. Aha. Glaubst du das? Oh, sag mal, was ist denn das für ein Kraut? Nee, die Packung lag noch in der Schublade. Prähistorisch. Was hast du da? Beweismittel aus der Höhle des Bösen. Ist das eine Blockflöte? Das war mal eine Blockflöte. Was soll uns das beweisen? Dass überall Kultur ist, selbst im abgrundtiefsten Bunker. Solange ich nicht drauf spiele, was? Selbsterkenntnis ist der Schlüssel zur Kultur. Saxophon. Schwarzblut. Kriminalhörspiel von Dirk Joschok. Es sprachen Magnus Gundbert Warns, Nogard Herbert Sand, Friedrich Claudia Eisinger, Faber Janusz Kozaj, Sandra Lisa Hirdina, Ilka Anne Abendroth, Kimo Vincent Redetzky, Piczek Matthias Buntschuh, Sonja Ulrike Krumbiegel, Vater Hansa Cipionka, Mutter Steffi Kühnert, Sanitäter Andreas Tobias, Spediteur Tobias Dutschke, Musik Michael Rodach, Ton und Technik Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Vivien Schütz. Regie Beatrix Ackers. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018.